Kapitel 3 Übung A18 Was es in einer Stadt alles gibt. Hören und lesen Sie die Wörter auf dem Stadtplan. Die Touristeninformation. Das Museum. Das Theater. Die Oper. Das Kino. Der Bahnhof. Das Hotel. Das Rathaus. Das Restaurant. Der Parkplatz. Die Bank. Die Post. Die Universität. Die Apotheke. Das Café. Der Supermarkt.